Lektion 5 Übung 8 Guten Tag, Frau... Petzold. Antje Petzold. Was fehlt Ihnen, Frau Petzold? Was kann ich für Sie tun? Ich hatte einen Unfall. Mein Fuß... Oh ja, ich sehe. Der rechte Fuß ist verletzt. Er ist ziemlich dick. Was ist denn passiert? Ich bin die Treppe runtergefallen. Zu Hause oder am Arbeitsplatz? In der Firma. Also ein Arbeitsunfall. Das muss Ihre Krankenkasse der Berufsgenossenschaft melden. Wie ist das passiert? Ich bin vom Kundenzentrum ins Büro im Obergeschoss gegangen. Da habe ich Unterlagen für einen Kunden geholt. Ich hatte es eilig. Der Kunde hat ja unten gewartet. Auf der Treppe bin ich dann gestürzt. Auf dem Weg nach oben oder nach unten? Nach unten. Ich habe eine Mappe und zwei schwere Ordner getragen. Da habe ich die Stufe nicht gut gesehen. Und da sind Sie die Treppe runtergefallen. Oh je. Ja. Der Besucher hat seinen Aktenkoffer auf die Treppe gestellt. Ich bin über den Koffer gestolpert. Den habe ich nicht gesehen. Ich habe ja die Ordner und die Mappe getragen. Naja, kein Wunder, Frau Petzold. Heute ist Freitag der 13. Das kann ja nicht gut gehen. Also, jetzt untersuche ich den Fuß mal. Sehen wir uns mal genauer an. Ich versuche jetzt, ihn zu bewegen. Tut das weh? Ja, au. Und Sie können ihn auch nicht selbst bewegen? Ich glaube nicht. Nein, bewegen kann ich ihn nicht. Vielleicht ist da etwas gebrochen. Ich überweise Sie zum Chirurgen. Der muss den Fuß röntgen. Die Praxis von Dr. Fischer ist ja hier im Haus. Jetzt schreibe ich Sie erst einmal für eine Woche krank.